Chancen erkennen. Veränderungen. Wie notwendig sind Veränderungen? Wie schnell vollziehen sie sich? Wer über Blockchains und andere neue Entwicklungen nachdenkt, der sollte sich gegenüber Veränderungen aufgeschlossen zeigen. Dass diese manchmal einen rasanten, gänzlich unvorhergesehenen Wandel mitbringen, zeigt sich am Beispiel Nokia, dessen Unternehmenssprecher Kari Dutti noch im Januar 2007 der Zeitschrift Der Spiegel das folgende Interview gab. Spiegel Online. Apple steigt in den Handymarkt ein. Macht Ihnen das Angst? Kari Dutti, der Unternehmenssprecher. Überhaupt nicht. Wir verkaufen jetzt schon das Nokia N91 mit 8 GB Speicherplatz. Apples iPhone wird womöglich erst Ende des Jahres in Europa verfügbar sein. Wir haben also ein Jahr Vorsprung. Spiegel Online. Aber könnte Apple nicht doch den Handymarkt aufmischen und Nokias Position gefährden? Dutti. Ich vertraue in unsere Produkte und in die neuen Geräte, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Das iPhone ist ein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt, aber ich bin mir sicher, dass wir der Marktführer bleiben. Im Bereich der Multimedia-Handys, zu denen auch das iPhone gehört, haben wir im vergangenen Jahr fast 40 Millionen Stück verkauft. Unser Marktanteil beträgt hier 50%. Wir sind also unangefochten die Nummer 1. Nur 6 Jahre später, im Jahr 2013, sieht die Situation komplett anders aus. Nachdem Nokia von 1998 bis 2011 durchgehend weltgrößter Mobiltelefonhersteller gewesen war, wurde die Firma von Samsung als Nummer 1 abgelöst. Nokia hatte nur noch einen Marktanteil von 22,5%. Der Hintergrund? Nokia hatte zu spät auf die Umwälzung des Mobilfunkmarkts reagiert, die 2007 mit der Einführung des iPhones und dem anschließenden Aufstieg des Smartphones vom Nischen- zum Massenprodukt eingesetzt hatte. Am 3. September 2013 gab Nokia dann seinen Plan bekannt, die gesamte Mobiltelefonsparte an Microsoft zu verkaufen. Apple wurde dann beflügelt durch das iPhone und die daran geknüpften Produkte zur wertvollsten Firma der Welt. Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen von Veränderung ist die Firma Blockbuster, welche einen weltweiten Videoverleih betrieb und 1985 in den USA gegründet wurde. An ihrem Höchststand im Jahr 2004 hatte sie über 60.000 Mitarbeiter und 9.000 Geschäfte weltweit. Im Jahr 2000 wurde dem Geschäftsführer Jim Case ein kleines Startup-Unternehmen namens Netflix für lediglich 40 Millionen Euro angeboten. Das waren damals gerade einmal 1% des Wertes von Blockbuster, der sich auf 4 Milliarden Euro belief. Er lehnte das Angebot mit einem später berühmt gewordenen Zitat ab. Mich interessiert Netflix nicht. Die sind keine Konkurrenz und daher nicht mal auf meinem Radar. 2010, wenige Jahre später, ging Blockbuster LLC mit einer knappen Milliarde Euro Schulden in Insolvenz. Im Jahr 2018 erreichte Netflix einen Firmenwert von über 100 Milliarden Euro. 25 Mal mehr, als es Blockbuster je wert gewesen war. Diese und noch viele andere Beispiele verdeutlichen eines. Das Einzige, das sich in unserer Welt nie verändert, ist die Veränderung selbst. Wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, kann sich nichts und auch niemand dieser Gesetzmäßigkeit widersetzen. Auch keine noch so großen Konzerne oder Länder. Doch wer glaubt, dass solche Dinge nur Firmen, jedoch nicht Einzelpersonen passieren, sollte sich das folgende Beispiel ganz genau anschauen. Im Jahr 1870 erkannte ein damals 31-Jähriger einen neuen Trend. Öl und dessen Erzeugnisse wurden immer wichtiger und wichtiger. Gleichgültig, ob als Kerosin für Lampen oder als Benzin für die Autoindustrie. Er verstand, dass dieser Brennstoff eine neue Trendwende einleiten würde. Aus heutiger Sicht ist dieser Trend klar sichtlich. Doch damals kam diese Neuerung dem gleich, was das Internet zur Jahrtausendwende war. Der junge Mann gründete eine Firma, die sich mit der Produktion, dem Transport, der Raffinerie und der Vermarktung von Öl auseinandersetzte. Ein paar Jahrzehnte später war seine Firma die größte Firma der Welt und ihr Reichtum und Einfluss reicht über viele Generationen hinweg und hält noch bis heute an. Dieses Imperium wurde dadurch geschaffen, dass ein einzelner Mensch einen neuen Trend erkannte und die Chance für sich nutzte, die sowohl sein Leben als auch das seiner ganzen Familie nachhaltig beeinflusste. Bei besagtem Mann handelte es sich um John D. Rockefeller und bei seiner Firma um die Standard Oil Company, die noch heute in zwei Teilen als ExxonMobil und Chevron existiert. Aufgrund ihres Monopolstatus war sie damals aufgespalten worden.